Ist's Fantasie, dass ich noch lebe? Oder hat eine höhere Macht mich gerettet? Wie die bösartige Schlange liegt hoch zu meinen Füßen.